und sehr, sehr viele Fragen. Was soll ich mit dem anfangen? Was soll ich nehmen? Was soll ich lassen? Wen soll ich folgen? Sei ehrlich. Dein Problem ist nicht Abu Fulan oder Abu Illan. Du, Allah wird dich nicht fragen nach Sheikh Fulan oder Sheikh Illan. Allah guckt auf dich. Guck auf dich, pack dir an deine Nase. Und guck, ob du ehrlich bist. Ob du Aufrichtigkeit in deinem Herzen hast. Wenn das der Fall ist, Wallahi, Uqsimu Billahi Al-Azim, Allah wird dich richten. Allah wird dich nicht rumirren lassen. Allah wird dich nicht verwirrt sein lassen. Allah wird dir zeigen, wo der Weg der Wahrheit ist. Und das ist auch nicht kompliziert und ist sehr, sehr einfach. Die Sache, das Schwierige ist, diese Sache von Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Wenn das stimmt, wird das andere kommen, 100%. 100%. Die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, deine Nefs zu besiegen und zu bekämpfen, dich für Allah subhanahu wa ta'ala aufzuopfern, dein Leben für Allah subhanahu wa ta'ala zu geben und aufzuopfern, wie und unser Vorbild Ibrahim a.s. gesagt hat, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Wenn du das hervorbringst und deinen Abteil der Abmachung erfüllt hast, dann لَنَهْدِيَنَّهُ. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, der Könige subhanahu, verpflichtet sich subhanahu wa ta'ala, dich recht zu leiten. Bei uns hat sich das Sprichwort entwickelt und verbreitet, nicht reden, die Wände hören zu. Wo ist Tawhid? Wo ist La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Wo ist Al-Yaqin? Wo ist Al-Khawf min Allah? Wo ist... Pass auf, nicht reden, die Wände hören zu. Ein Volk oder eine Generation, die damit erzogen würde, wurde, hat es Izza verdient? Hat es Ehre verdient, Wallahi? Deswegen, wenn das zurückkehrt, wenn das das richtige Verständnis wieder zurückkehrt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns ehren. Und deswegen reden wir und predigen wir und sprechen jedes Mal darüber, damit, mit der Hoffnung, dass du oder hier jetzt sind, mashallah, viele Leute, vielleicht ein paar nehmen das richtig auf und der gibt es dann weiter. Dann geht das weiter und das geht weiter und dann geht weiter und dann geht weiter. Bis das dann inshallah ta'ala sich verbreitet. Weil dadurch, dass das sich verbreitet, kommt dann die Änderung. Die Sahaba hatten Iman und Yaqin, dass jemand von denen, wenn er spendet etwas, er weiß, er bekommt das Zehnfache, er wartet auf das Zehnfache. Er sagt, ich werde jetzt das Zehnfache bekommen. So wie der eine, Rasulullah sagt, Rubba Ash'atha Akhbar. Jemand, der, seine Haare sind durcheinander, Ash'ath. Akhbar, seine Kleidung verdreckt mit Staub. Aber der, لو أقسم على الله لأبره. Wenn er auf Allah schwört, sagt, والله يا الله, du machst das. Allah lässt sein, erfüllt sein Schwur. Das war der Yaqin des Sahaba. Das war der Yaqin des Sahaba. Rasulullah صلى الله عليه وسلم mit Abu Bakr. Abu Bakr hat die natürliche Angst. طبيعية, die natürliche Angst, nicht um sich selbst, sondern um den Führer der Da'wah. Ja, Rasulallah, wenn jemand guckt. Ja, Abu Bakr, ma dhannuka bithnain. Ja, Abu Bakr, was denkst du von zwei, deren dritte Allah ist? Aber ich denke, Wallahu alam, wenn ich jetzt so analysiere unsere Situation, wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht bei uns ist, deswegen haben wir auch kein Vertrauen auf Allah. Weil wir haben nicht erfüllt den Abkommen mit Allah, deswegen ist es normal, dass Allah nicht mit uns ist. Und wir wissen es. Weil wenn du es erfüllst, weißt du es auch. Dann hast du diesen Iman, dann hast du diesen Yaqin. heißt, ich folge das, was er mir gesagt hat. Ich glaube daran und ich folge das auch. Ich lebe danach. Ich setze das in Frage. Ein Muslim ist wie ein geiziger Geschäftsmann. Aber nicht in Dunya. Nein, was Hasanat und Sayyiat betrifft. Ein Muslim hört auf den Ratschlag. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Rechnet mit euch ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Und wiegt eure Taten ab, bevor sie gewogen werden. Ein Muslim hört auf den Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. اتقوا الله فشت الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد und jede Nefs, jede Seele, jede Menschenseele muss achten und gucken, was sie für morgen vorbereitet hat. واتقوا الله und fürchtet Allah. إن الله خبير بما تعملون. Liebe Geschwister, ein Jahr ist vergangen. Ein Jahr. Und ihr seht, so wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das beschrieben hat auch, ein Jahr vergeht wie ein Monat. Und ein Monat wie eine Woche. Und eine Woche wie ein Tag. Und ein Tag wie eine Stunde. Und eine Stunde wie eine Flamme. Subhanallah. Und dieser Tag oder dieses Jahr ist vergangen und wird nie wieder zurückkommen. Gedenkt das, bedenkt das, dass diese Sekunde, die gerade vergangen ist, nie wieder zurückkommen wird, erst Yawm al-Qiyam. Und dieses Jahr und diese Momente werden Yawm al-Qiyam Zeuge auf dich sein. Sie werden entweder für dich sprechen oder gegen dich. Und ich sage jetzt, Wallahi, das muss jeder mit sich selbst machen zu Hause. Wirklich ein Blatt und ein Stift nehmen und gucken, wo man ist. Wo liegt man? Wenn jetzt Malak al-Maut ist, wo bin ich? Würde ich gerade noch schaffen? Oder bin ich weg? Wie war ich zu meinen Eltern? Wie war ich zu den Gläubigen? Wie war ich mit meinen Mitmenschen? Wie war ich allgemein? Was habe ich gemacht? Habe ich die Sorgen der Umma mitgetragen oder nicht? Habe ich mich gefragt, ob ich eine Schuld trage, dass die Umma in dieser Situation ist? Habe ich mich gefragt, ob ich schuld daran bin? Ich selbst schuld daran bin, dass meine Geschwister getötet werden? Dass meine Geschwister gefangen genommen werden? Das, diese Situation. Du gehörst zu der Umma. Du bist ein Faktor in dieser Umma. Du bist einer, der zu dieser Umma gehört. Frag dich diese Fragen. Nicht immer nur auf andere zeigen, ja, die sind das schuld, die sind das schuld, die sind das schuld. Nein, übe Selbstkritik. Rechne mit dir ab, dann siehst du, Wallahi, dann siehst du. بسم الله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعلى من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربي إني أسألك وأنت في عليائك أن ترزقني الإخلاص في القول والعمل. دي بقى شو اسم الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ich bin Allah subhanahu wa ta'ala sehr dankbar und ich fühle mich sehr glücklich und geehrt, unter euch sein zu dürfen. Vor allem in dieser Stadt, weil mashallah die Brüder hier, die uns auch eingeladen haben und dies organisiert haben, das sind für mich mashallah sehr gute Brüder, ahsabhum Allah wa hasibahum, die uns yani jedes Mal besuchen und yani hunderte Kilometer fahren zu Vorträgen und zu Seminaren von uns, weil sie von uns denken, dass wir gute Menschen sind, aber Allah subhanahu wa ta'ala möge unsere Fehler bedecken. Nein, diese Brüder, als diese Einladung kam von diesen Brüdern, war es natürlich selbstverständlich, dass wir euch hier besuchen. Und ich bin hierher gekommen mit der Absicht in erster Linie, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten, um meine Brüder für Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen. Selbst wenn ich mich hier unter euch hinsetzen würde und meinen geehrten Brüdern, die viel besser sind als ich, zuhören sollte. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist wirklich diese Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, zu den Brüdern und vor allem zu den Duat, wie unsere Brüder Sheikh Abu Tayma und unser Bruder Abu Usama und hier dieser Kollege hier und Bruder Abu Abdullah. Das sind alles ahsabhum Allah wa hasibahum, sehr geehrte Geschwister, die mit denen man sich auf dem Weg stark fühlt, Alhamdulillah, die möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle gemeinsam festigen auf diesem Weg. Amen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen. Und subhanallah, ihr seht, das ist der Weg. هذا هو الطريق, das ist der Weg. Und هذه هي القافلة. Wisst ihr, die Karawane zieht. Die Karawane zieht und die Hunde bellen. والكلاب تنبح. Die Karawane zieht. Der Zug fährt. Und es gibt hier manche, die fallen immer ab. Auf dem Weg. Siehst du, der eine steigt aus. Sagt, aha, bis hier kann ich nicht mehr. Es wird mir alles zu viel. Und so weiter und so fort. Aber ihr seht, Alhamdulillah, dass auf diesem Weg immer wieder neue kommen. Immer wieder Leute zusteigen. Immer wieder Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala hervorbringt, die noch stärker sind. Leute dazukommen, die dich noch mehr bestärken, die dich festigen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn unter anderem herabgesandt, لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, um dich zu stärken. Das ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der einen direkten Kontakt zu Allah subhanahu wa ta'ala hat, der Wahi bekommt, der die Engel direkt bei sich hat und. Aber trotzdem braucht er diesen Tathbit. Diese Motivierung braucht man auf dem Weg. Weil man ist alleine. Manchmal fühlt man sich sehr einsam auf dem Weg. Und dieser Weg macht einsam. Weil du siehst Leute, die tun sich abwenden. Leute zeigen mit dem Finger auf dich und sagen, passt auf vor dem. Warum? Ja, ihr könntet Probleme bekommen. Und. Und du siehst auf einmal, du stehst da alleine. Und deine einzige Sünde, die du gemacht hast, ist, dass du zu Allah aufrufst. Dieser Weg macht manchmal einsam. Und deswegen ist man froh darüber, dass man sieht, dass Allah subhanahu wa ta'ala mutimmu nuri. Dass er sein Licht vollendet. Subhanallah. Ihr seht die Da'wa, wie die angefangen hat. Und wo sie vorbeigeführt hat. Und wo sie momentan weitergeht. Subhanallah. Man sieht, dass Ahlul Haqq, mir hat gestern subhanallah ein Bruder, das ist auch erzählt, er hat mit einem gesprochen mit einem von Verfassungsschutz, mit dem am Sprechen. Und dann sagt er zu ihm, redet mit dem, ja, du kennst den, du machst das, du, Al-Muhim, Verhör. Und dann sagt der Bruder zu dem, glaubst du an Gott? Und er sagt, ja, ich glaube an Gott, natürlich. Dann sagt er, wenn du ehrlich bist und aufrichtig, dann nimm deine Hände hoch, so wie du möchtest, so oder so. Al-Muhim. Was Al-Muhim ist, ist, sei ehrlich. Sei ehrlich und sag, oh Gott, ich glaube an dich. Ehrlich und aufrichtig, bitte zeig mir den richtigen Weg. Er sagt, der Bruder sagt zu ihm, zu diesem einen Typen, sagt er, Wallahi, wenn Allah Ehrlichkeit in deinem Herzen sieht und Aufrichtigkeit in deinem Herzen sieht, er wird dich recht leiten. Weil Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht ungerecht. Nie im Leben. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Allah ist nicht ungerecht. Das heißt, wenn du trotzdem weiter in der Irre rumirrst und nicht den richtigen Weg findest, dann wisse, dass der Fehler bei dir liegt. Dann wisse, dass du es nicht verdient hast, die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Und ich sage das zu den Geschwistern, die verwirrt sind und sehr, sehr viel fragen, was soll ich mit dem anfangen, was soll ich nehmen, was soll ich lassen, wen soll ich folgen? Sei ehrlich. Dein Problem ist nicht Abu Fulan oder Abu Illan. Du, Allah wird dich nicht fragen nach Sheikh Fulan oder Sheikh Illan. Allah guckt auf dich. Guck auf dich, pack dir an deine Nase. Und guck, ob du ehrlich bist, ob du Aufrichtigkeit in deinem Herzen hast. Wenn das der Fall ist, Wallahi, uqsimu billahi al-azim. Allah wird dich recht leiten. Allah wird dich nicht rumirren lassen. Allah wird dich nicht verwirrt sein lassen. Allah wird dir zeigen, wo der Weg der Wahrheit ist. Und das ist auch nicht kompliziert und ist sehr, sehr einfach. Die Sache, das Schwierige ist, diese Sache von Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Wenn das stimmt, wird das andere kommen, 100%. 100%. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Du musst erstmal diese Voraussetzung erfüllen. Die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, deine Nefs zu besiegen und zu bekämpfen, dich für Allah subhanahu wa ta'ala aufzuopfern, dein Leben für Allah subhanahu wa ta'ala zu geben und aufzuopfern, unser Vorbild Ibrahim alayhi salam gesagt hat, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Wenn du das hervorbringst und deinen Abteil der Abmachung erfüllt hast, dann لَنَهْدِيَنَّهُمْ Dann Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, der Könige subhanahu, verpflichtet sich subhanahu wa ta'ala, dich recht zu leiten. Guck mal. Das ist die Lösung. Das ist das, was wir anbieten. Alhamdulillah, während unserer ganzen Dauerzeit haben wir niemals zu uns gerufen. Zu unseren Personen. Folgt mir. Ich bin schön. Ich bin gut. Ich kann schön sprechen. Oder niemals. Ich bin gar nichts. Wir haben die Leute, alhamdulillah, direkt. Wir haben die Leute direkt Al-Quran und Sunnah vermittelt. Hier Al-Quran und hier Sunnah. Ala fahm al-Sahaba ridwanullah alayhim. Verständnis von Sahaba, hier das. Auch wenn es gegen uns spricht. Wir haben mit der Da'wah keinen Geld verdient, Alhamdulillah, und darauf sind wir stolz und wir sagen das Fakhurin, so. Ohne uns zu verstecken, so leise. Nein, wir sagen das mit vollem Stolz. Während unserer ganzen Zeit, Alhamdulillah, haben wir keinen Cent genommen. Ich persönlich, Alhamdulillah, mit vollem Stolz. Wir haben zu Allah aufgerufen. Und Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns, ja, Alhamdulillah. Die Früchte sieht man. Die Früchte sieht man. Man sieht Leute, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Manche sind fortgegangen und manche warten noch. Aber مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Sie ändern sich nicht. Und es kommen neue, wie gesagt, dazu, Alhamdulillah, und so weiter, und so geht's. Und das ist der Punkt. Ich habe immer gesagt, vor allem, der Sheikh hat gerade gesprochen über Da'wah, Da'wa hat Voraussetzungen, liebe Geschwister. Wenn die Da'wa vermischt ist, in erster Linie mit persönlichen Interessen und materialistischen Interessen, wallahi, diese Da'wa wird kaputt gehen. Diese Da'wa ist von vornherein, kann ich dir abstempeln, dass diese Da'wa scheitern wird. Egal, auch wenn sie 20 Jahre lang existiert. Viele Gruppierungen der Muslime gibt es schon, die gibt es schon seit 60, seit 80 Jahren gibt es die schon. Und jeder von denen sagt, ja, wir sind die Richtigen. Jeder von denen will die Macht. Jeder von denen. Aber ihr seht, jetzt mittlerweile gibt es ja Videos und du kannst immer Replay drücken, es ist immer dasselbe. Wir kommen nicht nach vorne. Dabei sehen wir, guck mal, die Änderung, die in der Umma heutzutage in diesem Jahr passiert ist, wer hat das Fundament dafür gelegt? Eine Dauer. Nur eine Dauer. Und zwar die Dauer der richtigen Leute. Die Dauer von Ahlul Haqq. Die Dauer, die dazu aufruft, dass man sein ganzes Leben für Allah subhanahu wa ta'ala opfert. Das ist die einzige. Guckt mal, die Leute haben verstanden, dass sie ihr Leben opfern müssen für Allah und dass diese Sache die Änderung bringt. Ihr seht, in Libyen hat 42 Jahre lang war der Typ an der Macht. Auf einmal vom Februar bis September, der ist jetzt keiner. Für Al-Madi. Er war. Na, er war. Für Al-Madi nackt. Keiner. Subhanallah. Und guckt mal, und dann werden die Leute jetzt, wie wird über den gesprochen? Gestern noch, er wird gelobt. Gestern noch waren einige Schuyuch bei ihm im Fernsehen und er zeigt und sagt ihn hier. Die sagen, ich bin Kafir hier, ich bete vor mit einem großen Imam dieser Zeit. Ich bete vor. Jetzt, يَلْعَنُهُ اللَّعِنُونَ. Er wird verflucht. Warum? Was hat geändert? Was war die Änderung? Leute haben verstanden, ich muss Opfer bringen. Und das ist dieses Verständnis, das wir vermitteln müssen. Bring Opfer, Allah subhanahu wa ta'ala ändert. Inna Allah la yughayyiru ma biqawm, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändert nicht die Lage, bis man selbst sich ändert. Und wir sehen, die Umma bewegt sich mittlerweile. Obwohl diese Bewegung noch ein bisschen verdreckt ist, und die Kuffar versuchen sie noch irgendwie, die geben sich Mühe, dass sie irgendwie den besten Profit noch daraus schlagen. Die verdrecken sie mit der Demokratie und bla bla bla und so. Aber trotzdem siehst du, Alhamdulillah, je mehr die Muslime auf den Rücken bekommen, je mehr Muslime sterben, desto stärker sind sie. Es tut weh, wallahi, wenn du siehst, und Alhamdulillah, so glauben wir auch, wenn du siehst, die Muslime sterben. Die Muslime werden getötet. Das Blut der Muslime fließt. Es tut weh. Aber Allah, mich freut es auch indirekt. Weil dann haben diese Lügner keine Argumente mehr. Diese Lügner, die immer noch rausgehen und sagen, nein, das ist Fitna. Nein, ihr dürft nicht, das ist Imam. Das ist der Führer der Gläubigen. Nein, nein. Die Leute, der letzte Jahil sagt, was für ein Imam. Der tötet die Leute kaltblütig. Was für ein Imam. Was für eine Fitna. Gibt es eine größere Fitna, als dass der Islam weggenommen wurde? Dass der Islam nicht mehr über die Leute herrscht? Dass der Islam nicht mehr über die A'rad der Muslimin herrscht? Dass der Islam nicht mehr über den Blut der Muslime herrscht? Dass der Islam nicht mehr über den Besitz der Muslime herrscht? Gibt es eine größere Fitna? Es gibt keine größere Fitna. Und deswegen, dieses Verständnis, diese Magier von Pharaon unserer Zeit, die gab es, guck mal, zur Zeit von Pharaon. Guck mal, wann gab es Musa a.s. und Pharaon? Wann gab es das? Tausende von Jahren. Und wer hat damals Pharaon schön gemacht bei seinem Volk? Wer? Die Magier. Und diese Leute sind die Magier unserer Zeit. Der sieht schwarz, schwarz. Und er sagt, nein, ein bisschen so. Weiß ist doch ein bisschen. Siehst du nicht weiß? Versucht den Haqq in Batil zu verdrehen und Batil in Haqq zu verdrehen. Und leider, viele Brüder Ich rede jetzt nicht über Leute, die nicht praktizierend sind, sondern über Leute, die praktizierend sind. Da ist das Problem. Kommt einer zu dir mit einem riesen langen Bart, kurze Kleidung und will dir mit Beweisen, verdrehten Beweisen von Kitab und Sunna erklären, dass das nicht erlaubt ist. Dass das ein Khuruj al-Hakim ist. Und dass ein Khuruj al-Hakim haram ist. Ja, natürlich. Und das glauben wir auch. Wir glauben, Aqidah an al-Sunna wal-Jama'a, ein Khuruj al-Imam haram. Aber komm, leg die Leute nicht rein, mach hier keinen Zucker auf was, etwas, was sauer ist. Wer ist Imam? Wer ist Imam? Was sind die 10 Schurut von Imam? Und. Bis wohin hat er Recht? Bis wohin hat er Regeln? Die Imame von Ahl-Sunnah wal-Jama'a, alle Ijma', dürfen wir nicht raus auf Imam. Ja, daran glauben wir auch. Aber wer ist Imam? Ist Qaddafi Imam? Ist Bourguiba oder sein Al-Abidin Imam? Wo, mit was ist der Imam? Imam von Schar. Das ist genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala über Pharaon sagte. Das ist das, was uns passiert ist. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَعُوا. Er hat sein, indirekt, er hat sein Volk reingelegt. Und sie haben gehorcht. Und das haben wir. 42 Jahre lang in Libyen. Allah a'lam, wie viele Jahre lang in Tunesien. Allah a'lam, wie viele Jahre lang in Ägypten. In Jemen. In allen Ländern der Muslime. Und deswegen muss man auch klar sagen, um al-Haqq klar und deutlich zu machen, unser Problem ist, dass wir nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgekehrt sind. Weil wenn wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgekehrt wären, dann hätten wir verstanden, was Sache ist. Und dann wüssten wir auch, was die Lösung ist. Und dann kann von uns, wie viel sind gestorben in Libyen? Das Volk allgemein sind wie viel? 7 Millionen circa. 7 Millionen. Jetzt, wo das angefangen hat, sind einige Tausend gestorben. Alhamdulillah, wenn die gestorben sind für Allah subhanahu wa ta'ala, dann die haben die höchsten Stufen. Und sie wünschen sich, und dies ist für keinen anderen, sie wünschen sich, nochmal in die Dunya zurückzukehren, um nochmal getötet zu werden. Und das ist nur für den Shahid. Der Shahid, bei Allah subhanahu wa ta'ala, er wird gefragt, was ist dein Wunsch? Er sagt, ja Allah, nochmal zurückzukehren. Warum? Um nochmal getötet zu werden. Und das jedes Mal. Kein anderer, kein Nabi. Keiner, der spendet, keiner. Nur der Shahid. Warum? Lima yara. Min karamati shahada. Warum? Weil er sieht, was der da alles bekommt. Was für Ehrungen, was für Belohnungen, der alles auf ihn wartet. Khalas. Er hat es geschafft. Und deswegen, diese Leute, wenn sie für Allah subhanahu wa ta'ala ehrlich und aufrichtig waren, sind gestorben. Sie sind Shuhada, inshallah. Und der Rest, der lebt in Frieden. Der lebt in Ehre. Stellt euch vor, subhanallah, guckt euch mal, was das für ein Leben ist. Ihr müsst euch das mal ein bisschen vorstellen. In vielen Ländern der Muslime, ihr wisst, die Leute sitzen bei sich, in seinen eigenen vier Wänden. Bei sich selbst zu Hause und er hat Angst, über irgendwas zu sprechen. Bei uns hat sich das Sprichwort entwickelt und verbreitet, nicht reden, die Wände hören zu. Wo ist Tawhid? Wo ist La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Wo ist Al-Yaqin? Wo ist Al-Khawf min Allah? Wo ist? Pass auf, nicht reden, die Wände hören zu. Ein Volk oder eine Generation, die damit erzogen wurde, hat es Izza verdient? Hat es Ehre verdient, Wallahi, nein. Deswegen, wenn das zurückkehrt, wenn das richtige Verständnis wieder zurückkehrt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns ehren. Und deswegen reden wir und predigen wir und sprechen jedes Mal darüber, damit, mit der Hoffnung, dass du oder hier sind, mashallah, viele Leute, vielleicht Allah alam, ein paar nehmen das richtig auf und der gibt es dann weiter. Und dann geht das weiter und das geht weiter und dann geht weiter und dann geht weiter. Bis das dann inshallah ta'ala sich verbreitet. Weil dadurch, dass das sich verbreitet, kommt dann die Änderung. Wir wissen, dass wir nicht die gesamte Menschheit erreichen können. Das wissen wir. Aber so war die Da'wah von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Fängt zu Hause an, dann mit seiner Frau, mit seinem Diener, mit seinem besten Freund, mit seinen Cousins, mit seinem Onkel. Das verbreitet sich. Al-Haq ist selbst stark, nicht mit seinen Leuten. Al-Haq selbst ist stark. Ihr seht, Islam ist alleine stark. Haben die Muslime etwas dazu beigetragen? Was haben die Muslime dazu beigetragen, dass der Islam sich verbreitet in Europa oder in Deutschland? Die meisten Muslime, die hergekommen sind, yani einige Jahre haben die alle, wenn ihr jetzt ein bisschen jetzt recherchiert und nachfragt, einige Jahre die türkischen, yani unsere türkischen Eltern, die marokkanischen Eltern, die alle in den 60ern gekommen sind oder 70ern. Ab wann haben die Moscheen hier angefangen? Ende der 70er, Anfang der 80er. Am Anfang waren die alle Masakin hier nur. Al-Ibada war bei denen Arbeit, Baustelle. Straßen kaputt machen, heil machen. Straßen, so, khalas. Geld verdienen, in die Heimat schicken. Khalas. War kein Gedanke an Moschee oder nicht. Erst später kam dann Moschee und dann langsam kamen dann die Imame. Und diese Imame, die meisten von denen, weil alles Job-Imame, genauso wie der eine, der in Baustelle arbeitet, arbeitet er nur in der Moschee. Und erst dann kamen dann Talabat Ilm, Leute, die ein bisschen Wissen haben, und haben dann Verantwortung gesprüht und haben dann angefangen, die Leute zu zeigen, was ist Din, was ist Beten, was ist Wudu, was ist Tawhid, was ist falsch, was ist richtig. Und so hat sich das dann entwickelt. Und dann, langsam die Dauer auf Deutsch, selbst das schwach, aber ihr seht, wie der Islam sich verbreitet. Wallah, stellt euch vor, ein Blatt Papier, ein Flyer. Ein Flyer wird irgendwo verteilt oder in einen Briefkasten geschmissen. Auf einmal nach einigen Monaten, du hörst jemand, der ruft dich an. Hallo, guten Tag, ich möchte den Islam annehmen. Oder du kennst einen Freund bei mir. Ein Freund, Wallah, ich habe mit dem nicht über Islam gesprochen. Damals. Wo er 14, 15 Jahre alt war. Ich habe nicht mit ihm über Islam gesprochen. Ich habe den nur mit nach Hause genommen. Er war öfters bei uns zu Hause. Nach einigen Jahren triffst du den in der Moschee. Assalamu alaikum, alaikum salam. Ich habe Islam angenommen. Was ist dein Grund? Ja, das hat mich geprägt, als ich bei euch zu Hause war. Subhanallah, das ist Islam. Viele halten die Leute ab. Er sagt, ja, ich bin ja am Überlegen, den Islam anzunehmen. Er sagt, nein, langsam, du musst noch warten. Allah, was für Interessen der hat. Vielleicht will er den noch ein Geschäft mit dem machen und ihn abziehen. Und Allah, oder der eine kommt zu ihm und sagt, ich will Islam annehmen. Hast du dich beschnitten? Wo ist die Dauer, wo? Der hat direkt Angst, pass auf, das tut weh. Sag la ilaha illallah und das... Und die Beschneidung kannst du machen, kannst du nicht mehr. Wenn Layla Allah in dich eingepflanzt ist, dann wirst du dich nicht nur beschneiden lassen, sondern du gibst dein ganzes Leben für Allah. Subhanallah, dieses Verständnis dieser Leute. Und deswegen, Rahimallah, Sheikh Hassan Ayyub, alayhi rahmatullah. Dieser Sheikh war einer der Shuyukh dieser Zeit, die Haq gesprochen haben. Hassan Ayyub, alayhi rahmatullah. Der sagt, Kullu ahlu millatin, jede Leute, Anhänger einer Religion, arbeiten für ihre Religion. Der Jude arbeitet. Der Christ arbeitet. Ihr seht, wie die arbeiten. Tag und Nacht. Guckt in Afrika, was die machen. Guckt in Afrika, was die machen. Wallahi, eine Unverschämtheit. Wallahi, jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, ich schäme mich. Du siehst im Fernsehen, in den Nachrichten, Reportagen, hübsche Frauen. Deutsche, Schweizer, Österreich, 18, 20. Du denkst, was macht die in Afrika? Hat die keine Angst vor Skorpionen, vor Tieren, die da rauskommen, die beißen können? Nein. Sie geht dahin, nimmt ein Mädchen in die Hand, das so yani eine Fehlgeburt hatte in ihrem Fuß, nimmt sie und tragt sie und streichelt sie. Guck mal, bei uns in der Religion, du wirst belohnt, wenn du ein Yatim streichelst über die Haare. Guck mal, was für eine Belohnung. Wir haben alles belohnt. Die haben Batin und guck mal, die macht dafür. Sie nimmt ihn und operiert das Kind alles auf ihre eigenen Kosten und danach sagt sie zum Kind, wer hat dich geheilt? Dann sagt er Jesus. Dank Jesus, da kann ich wieder laufen. Subhanallah. Und jetzt jeder von uns muss mit sich selbst klarkommen. Hä? Das sind ja keine Männer, das sind Frauen. Frauen. Und bei uns, wenn wir heute über Hijra sprechen, nur nach Ägypten oder nach irgendein islamisches Land. Die islamischen Länder sind viel, wenn du Geld hast, sind viel moderner geworden als hier. Da bekommst du, das Luxus dort ist teurer als hier. Wir sagen nur, geht in islamischen Ländern besser als bei den Kuffar zu bleiben. Nein, Bruder. Das sind Mücken. Und da ist das und da ist jenes und da gibt es keinen Arzt, da habe ich keinen. Da, AOK habe ich da nicht, Versicherung geht nicht. Maschallah. Guck mal, wenn die da hingehen, denken die an AOK? Wir sind leider sehr, sehr materialistisch. Es färbt ab, das ist normal. Das Leben färbt ab. Yani, wenn du sagst, Achi, guck mal, wenn du das machst, bekommst du das. So wie Rasulullah s.a.w. mit den Sahaba war. Wenn du das machst, immer Jannah. Wenn du das machst, Jannah. Wenn du das machst, Jannah. Heutzutage sagst du, wenn du das machst, Jannah, sagt er, ja, und was habe ich davon? Die Sahaba hatten Iman und Yaqin, dass jemand von denen, wenn er spendet etwas, er weiß, er bekommt das Zehnfache, er wartet auf das Zehnfache. Er sagt, ich werde jetzt das Zehnfache bekommen. So wie der eine, Rasulullah s.a.w. sagt, Rubba ash'atha aghbar. Jemand, der seine Haare sind durcheinander, ash'ath. Aghbar, seine Kleidung verdreckt mit Staub. Aber der, لو أقسم على الله لأبره. Wenn er auf Allah schwört, sagt, والله يا الله, du machst das. Allah lässt erfüllt seinen Schwur. Das war der Yaqin des Sahaba. Das war der Yaqin des Sahaba. Rasulullah صلى الله عليه وسلم mit Abu Bakr. Abu Bakr hat die natürliche Angst. طبيعية, die natürliche Angst, nicht um sich selbst, sondern um den Führer der Da'wah. Ja, Rasulallah, wenn jemand guckt. Ja, Abu Bakr, ma dhannuka bithnain. Ja, Abu Bakr, was denkst du von zwei, deren dritte Allah ist? Aber ich denke, wallahu alam, wenn ich jetzt so analysiere unsere Situation, wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht bei uns ist, deswegen haben wir auch kein Vertrauen auf Allah. Weil wir haben nicht erfüllt den Abkommen mit Allah, deswegen ist es normal, dass Allah nicht mit uns ist. Und wir wissen es. Weil wenn du es erfüllst, weißt du es auch. Dann hast du diesen Iman, dann hast du diesen Yaqin. Liebe Geschwister, heute ist der erste Muharram. Heute ist der erste Tag in dem islamischen Jahreskalender. Viele Muslime wissen das nicht. Erste Muharram, 1433 nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ein Muslim denkt nach über sein Leben. Ein Muslim ist wie ein geiziger Geschäftsmann. Aber nicht in Dunya. Nein, was Hasanat und Sayyiat betrifft. Ein Muslim hört auf den Ratschlag. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Rechnet mit euch ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Und wiegt eure Taten ab, bevor sie gewogen werden. Ein Muslim hört auf den Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. اتقوا الله فشت الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وانت هيدي النفس هيدي زيلة هيدي منشن زيلة موس اختن انت كوكن واسي في موغن فوربغيتت هات واتقوا الله وانت فشت الله إن الله خبير بما تعملون ليبي قشفس ان يائس فاقانن Ein Jahr! Und ihr seht, so wie Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam das beschrieben hat auch, ein Jahr vergeht wie ein Monat. Und ein Monat wie eine Woche. Und eine Woche wie ein Tag. Und ein Tag wie eine Stunde. Und eine Stunde wie eine Flamme. Subhanallah. Und dieser Tag oder dieses Jahr ist vergangen und wird nie wieder zurückkommen. Gedenkt das, bedenkt das, dass diese Sekunde, die gerade vergangen ist, nie wieder zurückkommen wird, erst Yawm al-Qiyam. Und dieses Jahr und diese Momente werden Yawm al-Qiyam Zeuge auf dich sein. Sie werden entweder für dich sprechen oder gegen dich. Und Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ Es kommt Tag und Nacht. Und das, dieses Tag und Nacht, dass sie sich ändern oder sich abwechseln, das Tag zu Nacht und Nacht zu Tag, ist eine Lehre. Für wen? Für die Schlauen, für die Cleveren. Für die Leute, die clever sind. لِأُولِي الْأَبْصَارِ Schaut euch die Sonne an, liebe Geschwister. Sie scheint am frühen Morgen und geht unter am Abend. Warum? Sie zeigt uns, sie kommt und geht. So wie das Leben. Er kommt und hat auch ein Ende. Der Mond, am Anfang des Monats, ihr seht, wie aus dem Nichts, er entwickelt sich, bis er dann Vollmond zu einem Vollmond wird. Und dann wieder alles Lehren. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ So ist das Leben. Ist lang. Man lebt einige Jahre. Und man verbringt einige Jahre in dieser Dunya. Aber dieses Leben hat ein Ende. Egal wie lange es dauert, es hat ein Ende. Deswegen sagt Ali radiallahu anhu ardah, ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منها بنون فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل سبحان الله diese weisen Worte von Ali radiallahu anhu ardah er sagt ارتحلت الدنيا مدبرة die الدنيا verabschiedet sich und die Akhira kommt auf dich zu und er sagt jeder von beiden hat Kinder Jeder hat Kinder. Ich habe meine Kinder, er hat seine Kinder, du hast deine Kinder. Und die Kinder folgen wem? Folgen dem Vater. Dann sagt Ali, فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ Seid die Kinder von Akhira. Und seid nicht die Kinder von der Dunya. Warum? Denn heute ist Amel, Tat. Ohne Abrechnung, keiner Rechnet mit dir ab jetzt. Du kannst machen, was du willst. Keiner zieht dich und sagt, hör mal, du hast zu viel gebetet, zu wenig gebetet, zu viel Koran gelesen, zu wenig. Keiner rechnet mit dir ab. Heute sind Taten ohne Abrechnung. Und morgen ist Abrechnung und keine Taten. Also denk daran. Diese Dunya ist trügerisch. Diese Dunya hat keinen Wert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn diese Dunya einen Wert bei Allah subhanahu wa ta'ala hätte, den Wert von einem Flügel einer Fliege, Allah, dann würde er keinen Käfer davon was geben. Die Dunya haqira. Die Dunya mal'unun, mal'una, mal'unun ma fiha. Die Dunya ist verflucht. Das einzige Gute auf dieser Dunya ist Allah zu dienen. Und deswegen wurden wir auch erschaffen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Die Dunya ist der Boden, liebe Geschwister, wo reingepflanzt wird, und Yawm al-Qiyamah wirst du ernten. Das, was du gepflanzt hast. Deswegen muss man sich Gedanken machen, liebe Geschwister, über die Dunya. Und deswegen sagt Ibn Abbas, radiallahu anhu, diese Leute, Allah hat den Nur gegeben. Kayfa tafrah? Wie kannst du dich freuen? Wal mautu min waraik. Der Tod ist hinter dir. Wal qubur amam, wal qabr amamak. Der Grab vor dir. Jeder weiß das. Wir verdrängen das einfach nur. Wir wissen ganz genau, dass der Todesengel hinter uns herrennt. Jeden Moment, wenn er den Befehl bekommt, deine Zeit ist gekommen, er schlägt zu. Und danach, das Grab wartet auf dich. Dein Zuhause, dieser dunkle Ort, dieser enge Ort, und da wird, je nachdem wie deine Taten sind, wird er entweder sehr, sehr eng sein oder sehr breit sein. Sehr hell sein oder sehr dunkel sein. Mit dir wird entweder eine gute Person sitzen oder eine schlechte. Yani deine guten Taten oder deine schlechten Taten werden bei dir sein. Er sagt, wie kann man sich freuen? Und der Tod ist hinter dir und das Grab vor dir und dein Termin ist Yawm al-Qiyamah. وعلى جهنم طريقنا. Und du rennst über Jahannam. Yani du wirst über Jahannam gehen. Sirat. Wirst du gehen, drüber laufen, je nachdem wie deine Taten sind. وَبَيْنَ يَدَيْ رَبِّنَا مَوْقُفُونَ. Und du wirst vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Und du wirst Rede und Antwort abgeben müssen. Und du wirst gefragt nach As-Saghir wal-Qitmir. Nach jeder Kleinigkeit wirst du gefragt. Und du musst antworten. Und du wirst alleine vor Allah stehen. Vor dem König der Könige subhanahu wa ta'ala, ohne einen Übersetzer, ohne einen Anwalt, ohne gar keinen, nur du und was du getan hast. Dein Buch in deiner Hand. Hast du Gutes getan? So erwartet dich nur Gutes. Hast du Schlechtes getan? Bekommst du das, was du verdient hast. Liebe Geschwister, das Leben ist kein Spaß. Ist nicht da, um zu spielen. Um Spaß zu haben. Um nur zu lachen. Um sich zu vergnügen. Nein. Genau andersrum, liebe Geschwister. Das Leben ist dafür da, um es auszunutzen, um Allah subhanahu wa ta'ala nahe zu kommen. Um Allah subhanahu wa ta'ala nahe zu kommen. Um für Al-Akhirah sich vorzubereiten. Deswegen sagt dieser große Imam, Imam al-Hasan al-Basri alayhi rahmatullah, ma min yawmin illa wa yunadi. Jeder Tag, yani, sinngemäß, er ruft dich. Jeder Tag, wenn er anfängt morgens, wenn die Sonne scheint, ruft dich, ja Abdullah, ma min yawmin illa wa yunadi, ana khalqun jadid. Ich bin ein neues Geschöpf. وَعَلَى عَمَلِكَ شَهِيدٌ. Und ich bin Zeuge auf deine Taten. فَتَزَوَّدْ مِنِّي فَإِنِّي لَا أَعُودُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. So nütz mich aus, denn ich werde nicht zurückkehren erst يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Als Zeuge. Und deswegen, liebe Geschwister, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الكيس, der Schlaue, der Clevere. Diese Hadith können alle jetzt sagen, ah, diesen Hadith kennen wir. Al-Kayyis man dana nafsah. Der Schlaue, der Clevere, ist derjenige, der mit sich abrechnet, der seine Nefs tadelt. Wa amila lima ba'd al-maut. Und sich vorbereitet für das, was nach dem Tod kommt. Und deswegen, guckt euch mal, liest euch mal die Geschichten der Salihin, der Sahaba radiallahu alayhim. Du siehst einen wie Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ardah, nachts, im letzten Drittel der Nacht. Er steht auf und redet mit sich selbst. Heutzutage, wenn jemand mit sich selbst redet, denkt man, der ist krank, der ist doof. Das ist andersrum. Der redet mit sich selbst. Ja, Nefs! Sprichst du, wohin führst du mich? أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أفيت أفيش في أنزانة سونة سيت ونزاك دو أوردتني المهالك دو ديزة سونة باكت سانة سونة ونسيت سانة سونة دو فيس مش نوخ يعني إنس فدابن برينيم. Guck mal, wie die Sahaba waren. Deswegen, guck mal, die Sahaba, radiallahu alayhim, Abdullah ibn Umar, er hat diese Ermahnung und den Ratschlag des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, verinnerlicht und verstanden, wo er zu ihm sagt, kun fi dunya ka annaka gharib. Sei in der Dunya wie ein Gharib. Oder ka'abiri sabib. Jemand, der auf Reise, auf Durchreise ist. Und dann sagt er, weil er das verstanden hat, sagt Abdullah ibn Umar, wenn du morgens aufstehst, erwarte nicht den Abend. Und wenn du den Abend erreicht hast, erwarte nicht den Morgen. Jemand, der so liebt, liebe Geschwister, wenn ich dir jetzt sagen würde, ich weiß 100%, du wirst gleich um 18 Uhr sterben. Was würdest du machen? Würdest du noch mit mir sitzen und lachen und mir einen Witz erzählen? Wallah, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich denke, jemand, der schlau ist, der wird sich denken, was ist die beste Tat, die ich jetzt noch gerade irgendwie schnell machen kann? Um mir so, yani, das meiste noch so zuletzt mitzunehmen. Das Beste mitzunehmen. Wenn jemand so lebt, wenn du den Morgen erreicht hast, erwarte nicht den Abend, wenn du Abend erreicht hast, nicht den Morgen. Wie wirst du denn leben? Du hörst den Ratschlag des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagt zu dir, sei in der Dunya wie jemand, der will, der einen den Schatten sucht unter einem Baum. Der einen Schatten sucht unter einem Baum. Er hat den Schatten yani genommen und ist dann weitergegangen. So, khalas. So soll die Dunya sein. Und deswegen, liebe Geschwister, man muss mit sich abrechnen. Und so, gerade zu so einer Situation, ist eine Chance der Abrechnung. Jahresabrechnung. Inventur. Jeder erfolgreiche Geschäftsmann, der macht immer, rechnet immer ab. Monatlich. Ja, das waren meine Ausgaben. Das habe ich eingekauft. Das habe ich eingenommen. Oh, mashallah. Plus 5000. Ah, gutes Geschäft, gut gemacht. Aber wenn du nicht abrechnest und immer nur weitermachst, dann du hast keinen Überblick. Die Kosten werden viele und die Ausgaben werden viele und du gibst mehr aus, als dass du einnimmst und du gehst runter. Hast nichts gemacht. Aber wenn du abrechnest, du weißt, das kann ich machen, das kann ich mir erlauben, das ist zu viel, das ist zu wenig und so weiter und so fort. Und so muss der Muslim sein, liebe Geschwister. Wenn wir jetzt das neue Jahr, das uns erreicht hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf Islam leben lassen und uns ein gutes Ende geben, Amen. Müssen wir abrechnen, das Vorjahr, das jetzt vergangen ist. Was habe ich da gemacht? Wie war mein Leben in diesem Jahr? Wie war mein Leben in diesem Jahr? Wenn du es schon verpasst hast, mit dir abzurechnen im Monat, oder in der Woche, und die Gelehrten sagen, derjenige, dessen Vortag besser ist als sein Tag, der hat verloren. Und derjenige, dessen Vortag gleich ist wie sein Tag, der ist gut. Zumindest gleich. Aber wenn dein Vortag besser ist als dein Tag und der nächste Tag, wenn dein Vortag genau besser ist als dein Tag und der nächste Tag besser ist als dein Tag oder schlechter ist als der nächste schlechter als dein Tag, dann hast du verloren, dann bist du verlieren, dann wirst du ja immer, geht ja immer bergab. Aber wenn du es zumindest schaffst, gleich dein Vortag, gleich dein Tag, dann kommst du noch gut weg. Deswegen muss man sich fragen, wie war mein Tauhid in diesem Jahr? Das Allerwichtigste, Haqqullah Azza wa Jal, Tauhid, die richtige Aqida, ohne der Allah subhanahu wa ta'ala keine einzige Tat von dir annimmt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala nimmt an, nur das, was mit richtiger Absicht und richtig ist. Nur für Allah subhanahu wa ta'ala allein und so wie es der Rasul sallallahu alaihi wa sallam vorgemacht hat. Frag dich mal, habe ich meine Taten gemacht nur für Allah? Hatte ich Ikhlas? War meine Absicht rein? War mein Herz gefüllt mit Liebe zu Allah? Und? Habe ich nur Allah alleine angebetet? Habe ich nur Allah alleine angefragt? Habe ich nur auf Allah subhanahu wa ta'ala alleine vertraut? Frag dich diese Fragen. Die nächste Pflicht, das Gebet. Amud al-Din. Der Unterschied zwischen Kafir und Muslim, das Gebet. Frag dich, hast du alle Gebete verrichtet zu ihrer Zeit? Hast du die Gebete richtig verrichtet? Hast du die Gebete in der Moschee verrichtet oder nicht? Oder hast du die Gebete vernachlässigt? Oder hast du die Gebete gesammelt? Alle auf einmal zusammen gebetet? Und manche sind dann noch prollen noch damit. Ja, was hast du? Ja, ich habe gebetet. Als ob die Allah subhanahu wa ta'ala, ja, was willst du? Ja, wir beten. Denkst du, du nützt Allah damit? Allah braucht dein Gebet nicht. Entweder machst du es so, wie es er subhanahu wa ta'ala befohlen hat, oder lass es. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah hat die Zeit bestimmt. Fajr, Fajr, Dhuhr, Dhuhr, Asr, Asr, Maghrib, Maghrib, Isha, Isha. Nicht so, wie du willst. Nicht so, wie du möchtest. Manche, subhanallah, und das zeigt leider, wie schwach die Umma ist und wie krank die Umma ist. So viele Fragen kommen. Was sind die Fragen? Das sind ja eine, fast, man kann sagen, 70% der Fragen, die gestellt werden. Achi, ich habe Probleme mit der Arbeit, Gebet. Was soll ich machen? Was ist das für eine Frage? Wie kannst du an Allah glauben und du fragst diese Frage? Dann hinterfrag dein Iman. Du musst beten, egal was passiert. Guck mal, in der heikelsten Situation. In der heikelsten Situation und während der besten Gottesdienst, Al-Jihad fi sabilillah, musst du beten. Musst du beten. Wenn die Köpfe rollen und du hast Angst und da geht es um Leben und Tod und es kommt Gebetszeit, du musst beten. Deswegen gibt es diese schöne Aussage von einem Scheich, er sagt, im Islam gibt es nur eine Ausnahme, dass man nicht betet. Und die ist, dass man Haid oder Nufasa ist. Ja, wenn erstmal seine Periode hat oder nach der Geburt die Blutungen. Also, wenn du nicht betest, was ist dein Problem? Du bist Muslim. Ah, Alhamdulillah. Natürlich. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Natürlich. Wie kannst du sagen, ich bin nicht Muslim? Betest du? Ja, manchmal. Ab und zu. Eid. Oder erste Jum'ah in Ramadan. Und die letzte. Jeder und sein Dings. Oder einmal im Jahr nur zu Eid. Es gibt manche, mashallah. Der kommt nur zu Eid. Zieht dann auch so einen schönen Anzug an. Sag mal, er ist Muslim. Mashallah. Der kommt zu Eid. Und sie stellt sich dann mit den Muslimen hin. Ach, Islam ist nicht nach Lust und Laune, so wie du es willst. Islam heißt Al-Istislam wal-Inqiyad. Hingabe, die absolute Hingabe. Dein Chef ist Allah. Amaraka fa'atamir wa nahaka fantahi. Er befiehlt, also hast du zu folgen. Khalas. Wie kann man, subhanallah, Gebet, yani, das yani als zweitrangig Manche sagt, das ist Mashallah jetzt jemand, der einen Iman hat. Die Frage kommt auch, Achi, bei mir, ich arbeite nur yani, früh, bis yani, so gegen 12, 1 Uhr. Ich kann also noch Duhr beten und so, aber Fajr kann ich nicht beten. Und Fajr ist jetzt so gegen 7, kann ich schon um 6 beten? Ist das ein Wunschkonzert? So wie du willst? Joa, sagt dein Chef, du arbeitest, du fängst an, um 6 zu arbeiten, sagt dein Chef, ich komme um 8. Sagt dein Chef, ich komme, akzeptiert er das? Bei der Arbeit, dein Chef. Oder ich komme um 9. Oder nur um 19:15. Akzeptiert er das oder kriegst du eine Abmahnung und du darfst nach Hause gehen? Du kriegst eine Abmahnung. Wie ist das mit Medical Monog, Subhanallah? Schämst du dich nicht? Vor der Zeit zu beten ist gleich nach der Zeit, wenn die Zeit rausgeht zu beten. Es gibt nicht. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Zeit hat ihre festen Zeiten. Also bete auch in der Zeit. Rechne mit dir ab. Das Gebet. Rechne mit dir ab. Wie war ich dieses Jahr mit Koran? Wie viel habe ich gelernt? Wie viel habe ich gelesen? Wie viel Mal habe ich geschafft, den Koran fertig zu lesen im Jahr? Und ich sage jetzt, Wallahi, das muss jeder mit sich selbst machen zu Hause. Wirklich ein Blatt und einen Stift nehmen. Und gucken, wo man ist. Wo liegt man? Wenn jetzt Medical Mode ist, wo bin ich? Würde ich gerade noch schaffen? Oder ist, bin ich weg? Wie war ich zu meinen Eltern? Wie war ich zu den Gläubigen? Wie war ich mit meinen Mitmenschen? Wie war ich allgemein? Was habe ich gemacht? Habe ich die Sorgen der Umma mitgetragen oder nicht? Habe ich mich gefragt, ob ich eine Schuld trage, dass die Umma in dieser Situation ist? Habe ich mich gefragt, ob ich schuld daran bin? Ich selbst schuld daran bin, dass meine Geschwister getötet werden? Dass meine Geschwister gefangen genommen werden? Das, diese Situation. Du gehörst zu der Umma. Du bist ein Faktor in dieser Umma. Du bist einer, der zu dieser Umma gehört. Frag dich diese Fragen. Nicht immer nur auf andere zeigen. Ja, die sind das schuld, die sind das schuld, die sind das schuld. Nein, übe Selbstkritik. Rechne mit dir ab, dann siehst du. Wallahi, dann siehst du. Dann siehst du, woran du bist. Wohin du gehst. Was du machst. Was du ändern musst, was du verbessern musst. Und so weiter und so fort. Abrechnung, liebe Geschwister, ist sehr, sehr wichtig. Deswegen, Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der Schlaue ist derjenige, der mit sich abrechnet. Der ist schlau. Der ist clever. Derjenige, der seine Nefs zügelt, vor allem Nefs, Achi. Diese Nefs, die zieht dich. Diese Nefs ist ein Tyrann. Diese Nefs ist dein Feind. Die zieht dich. Die legt dich rein. Die versucht dir immer einen Ausweg zu machen. Ja, dies, das. Und wenn du deine Nefs nicht zügeln kannst, und wenn du deine Nefs nicht unter Kontrolle haben kannst, dann bist du verloren. Und deswegen sagt das Allah sallallahu alaihi wasallam, derjenige, sinngemäß, verliert, der seine Nefs einfach folgt. Und dabei, was macht er? Tamanna ala Allah al-Aman. Ja, Allah ist Ghafur Rahim. Allah ist allvergebend, Achi. Was ist los mit dir? Islam ist nicht. Ach, Islam ist einfach. Islam ist kein Problem. Ich werde noch. Ich werde inshallah Hajj gehen und dann ist alles. Wenn ich 30 bin und ich heirate dann, und dann heirate ich einen aus der Heimat und dann wird alles wieder gut. Und wer garantiert dir das alles? Dieses Saufa, bis sie dich in die Hölle wirft. Bis Malak al-Maut kommt und nichts. Deswegen, Abrechnung. Und je mehr man mit sich abrechnet, desto erfolgreicher ist man. Das heißt, wenn du täglich mit dir abrechnest, bist du erfolgreicher. Wenn du wöchentlich machst, bist du besser als derjenige, der nur monatlich macht. Und so weiter und so fort. Das ist eine Chance der Abrechnung. Eine Chance, um sich Gedanken zu machen, was mache ich nächstes Jahr? Ihr seht, guck mal, liebe Geschwister, was letztes Jahr passiert ist. Gewaltige Sachen sind passiert in der islamischen Welt. Und wir müssen dazu beitragen, dass Allahs Wort am höchsten ist. Und dazu gehört, mit uns abzurechnen. Was machen wir für diese Religion? Bin ich ein Faktor, der die Religion nach vorne bringt? Oder bin ich ein Faktor, der waliyadu billah Schaden hinzufügt? Der zügelt? Der dazu beiträgt, dass die Religion nicht sich verbreitet? Mache ich Da'wah? Helfe ich den Muslimen? Mache ich dies, mache ich jenes? Trage ich den Hemm überhaupt, die Sorge, trage ich die? Mache ich mir Gedanken über die Muslimen, über die Gefangenen, über die Schuyuch, über die Gelehrten, über... Was ist dein Hemm? Genauso wie du abrechnest und immer sagst, ja, ich habe jetzt, ich verdiene 1500, ich lasse immer 500 jeden Monat auf Seite, also werde ich Ende des Jahres 6000 Euro haben, dann kann ich mir das Auto kaufen, dann kann ich damit Urlaub fahren und dann kann ich noch etwas auf Seite legen und dann kann ich da investieren. Genauso wie du diese Pläne machst für Dunya, mach ein bisschen Pläne für Akhira. Investiere in Akhira, lieber Bruder. Und wallahi, das ist das, was du findest. Was du finden wirst. Und nicht das, dieses, was du sammelst, diese Hutam al-Dunya, wird hier bleiben. Wird hier bleiben. Und die Einzigen, die davon Nutzen haben, sind die Warath. Diejenigen, die erben. Die werden sagen, oh, dankeschön. Hä? Und Khalas. Deswegen muss man das ausnutzen, liebe Geschwister. Deswegen sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man muss, was? Seine Zeit ausnutzen. Für was? Für wenn man keine Zeit hat. Und die Gesundheit ausnutzen, für wenn man krank ist. Und die Jugend ausnutzen, für wenn man alt ist. Und dein Leben ausnutzen für deinen Tod. Das ist der Schlaue, der Clevere. Aber jemand, der einfach nur hinterherläuft, ja, ist Muslim. Keiner kann ihm das wegnehmen. Aber er ist Khalas, immer. Ist ein Mitläufer. Willst du ein Mitläufer sein oder willst du was Besonderes sein? Wenn du was Besonderes sein willst, dann rechne mit dir ab. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. Das was ich gesagt habe, was richtig weiß von Allah subhanahu wa ta'ala und was falsch ist von mir und von Shaitan und ich suche Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich euch mit ihm erinnere und ihn selbst vergesse. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Eine Frage bezüglich dem Hadith Dunya Mal'una. Ja. Also darf ich auch zu meinen Kindern jetzt sagen, dass sie verflucht sind, weil Dunya Mal'un? Nein, natürlich nicht. Okay. Also einer fragt, wenn ein Hadith von Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, wo Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, die Dunya ist verflucht und was auf ihr ist, ist auch verflucht, ob ich dann sagen kann, meine Kinder sind auch verflucht. Die Kinder werden, die Kinder sozusagen in dem Sinne, wären verflucht, wenn sie dich von Allah subhanahu wa ta'ala ablenken. Aber nicht, sie sind verflucht, yani an sich, sondern die Dunya allgemein. Aber Kinder sind Ni'mah von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Kinder müssen ausgenutzt werden, indem man sie erzieht. Und man muss Allah subhanahu wa ta'ala dankbar sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch im Koran, Allahumma ja'alna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun, yani qurrata a'yun, wie yani das... Das, yani die Araber sagen Qurrat Ayun, das ist das Höchste überhaupt, weil Auge ist das Höchste überhaupt. Yani unsere Kinder. Dass wir zufrieden sind mit denen, mach uns zufrieden mit denen. Nein. Augenweide, genau. Wallahu alam. Eine Ucht fragt, in welchem Ausmaß darf man, wenn man konvertiert ist mit den Freunden, also ehemalige Freunde aus der Jahiliyyah, den Kontakt pflegen, zum Beispiel einladen zu sich, telefonieren, wie viel, wie oft, in welcher Redeart, allgemein, in welchem Maß Sabr haben mit ihnen und so weiter. Das muss man abschätzen. Das muss man abschätzen, yani wenn man weiß, dass man eine Wirkung vielleicht haben kann und einen Nutzen davon hat, yani, und vor allem, dass man selbst nicht geschadet wird, weil viele Brüder, vor allem am Anfang, denkt man, man ist stark. Man ist stark und man hat auch diese Stärke noch und man kann Leute mitziehen. Dabei geht es manchmal sehr, sehr oft nach hinten los. Das muss man selbst abschätzen. Wenn man sieht, man ist stark und man kann und man hat keinen Einfluss von denen auf sich, dann kann man einen gepflegten Kontakt halten, ja? Und den Islam schön präsentieren. Aber wenn man sieht, zum Beispiel, wie Ibrahim a.s. zu einem gewissen Punkt, dann muss man sagen, Khalas, Assalamu alaikum. Aber wenn man sieht, es gibt einen Nutzen davon und vor allem, sie werden, es ist ein Respekt, wenn sie beleidigen nicht die Religion, sie kritisieren nicht und so weiter und so fort, dann kann man das, Wallahu ta'ala alam, auch pflegen und auch vor allem die schöne Seite des Islams zeigen. Wallahu alam. Und man darf keine Liebe empfinden, vor allem das ist sehr, sehr wichtig. Man darf keine Emotionen dabei haben. Eine irgendwie Verbindlichkeit, so oh, ich mag dich oder so noch so wie früher. Oder so, nein, es muss vor allem diese Herzenshass für Allah subhanahu wa ta'ala muss vorhanden sein. Allahu a'lam. Ein Bruder fragt und sagt, fragt über eine Frage über manche Brüder oder Geschwister, die leider sehr viel Zeit damit verbringen, sich im Internet damit ihre Zeit zu vertreiben, um über Brüder schlecht zu sprechen und vor allem über Prediger schlecht zu sprechen. Ich sag allgemein, ich habe das schon immer gesagt, es geht nicht um meine Person. Von mir aus, und mein Vorbild ist da wirklich, hat mir eine sehr schöne Aussage von dem ehrenwerten Sheikh Abu Ishaq, Hafizahullah und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn heilen, gesagt. Er sagt, wenn man mich beleidigt, mich persönlich, du kannst sagen, Said, Sohn von dem und dem und so, ist ein, kannst du meine ganze Sitte beleidigen, mich persönlich, kannst du beleidigen, so wie du willst. Ich möge Allah subhanahu wa ta'ala mir Sabr geben, ich werde mich nicht verteidigen. Kannst du reden, wie du willst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir Sabr geben. Ja? Aber wenn die Religion in Person der Prediger beleidigt wird, dann muss man sprechen. Dann muss man sprechen. Und ich sage immer wieder, den Brüdern auch, schon immer habe ich das gesagt, Leute, ich finde das wirklich, ich finde das ehrlich gesagt auch nicht von Männlichkeit. Weißt du, versteckt hinter irgendeinem Usernamen im Internet zu sitzen und über Leute herzuziehen. Und das ist auch keine Nasiha. Du kennst die Person, oder wenn du wirklich ehrlich und aufrichtig bist, dann pack dir die Person. Und man darf auch nie, auch wenn man kritisiert, man darf nie sein Adab verlieren. Und was bringt das? Was bringt es ja eigentlich auch so für die Tatsachen? In meisten Fällen, in manchen Fällen ist vielleicht berechtigte Kritik. Aber in den meisten Fällen, Wallahi, ist unberechtigt. Und auch falsch dargelegt. Und auch zusammengemixt. Und das finde ich falsch. Und das ich sage einfach, was haben wir davon? Was für einen Nutzen haben wir davon? Und vor allem, wenn man weiß, Ghalibul-Dhann, dass diese Brüder ehrliche und gute Brüder sind. Was hat man davon? Warum sitzt man sich nicht zusammen und versucht, dieses Problem zu lösen? Oder wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, ayyuhalladhina aminu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu tabayyun zu machen? Eine Ausrede zu suchen und den Bruder, warum direkt den Bruder schlecht darstellen? Warum versuchst du nicht den Fehler, wenn es ein Fehler ist in Din, auf den Fehler aufmerksam zu machen und trotzdem den Bruder dabei gut zu präsentieren? Der Bruder jazakallahu khairan hat einen Fehler da und da gemacht, aber bestimmt hat er das vergessen oder bestimmt hat er das falsch gesagt oder bestimmt so und so, ala tun drauf. Subhanallah. Auch so Wörter zu nehmen, so Mahzala, so um ins Lächerliche zu ziehen und das und jenes. Und in den meisten Fällen ist es wann. Du redest ohne Hintergedanken und dann kommt einer, ja, der hat sich geändert, pass auf vor den. Wer bist du überhaupt? Wer bist du? Wer bist du, dass du urteilst, der hat sich geändert oder nicht geändert? Wer bist du? Und ich sage euch auch, und ich bin davon überzeugt, in sehr, sehr, sehr vielen, vielen Fällen ist das auch Neid. Neid. Ja, denkst du, ich bin scharf darauf? Ich persönlich, denkst du, ich bin scharf oder Ich will das Wort nicht in den Mund nehmen, dass ich hier sitze und rede. Ich, mir ist auch lieber, mit meinen Kindern zu Hause zu spielen und zu Hause zu sitzen. Denkst du, ich habe Spaß daran, 400, 500 Kilometer zu fahren? Wenn du es drauf hast, tafaddal, komm. Hier, ich setze mich hin, ich lerne von dir. Aber Neid zu haben, ja, der hat sich geändert. Ja, guck mal, wie der sich hinsetzt. Ja, guck mal, wie der sich wieder geredet hat. Guck mal, wie die den... Manche Leute, wallahi. Und das ist jetzt nicht ein der hier wie wir, ein kleiner Fisch, sondern es war ein Sheikh. Ein Sheikh. Und dieser Sheikh war ein Sheikh Fadl. Hafidhahullah. Der hat seine Durus gemacht. Und da waren wieder solche Leute. Diese Leute, die sitzen nur rum. Und die lernen nicht, die sitzen und achten. Und da waren so Schüler, die frisch gekommen sind, Studenten aus Marokko. Und diese Studenten, in den meisten Fällen, die noch frisch kommen, die haben noch diese Fitra von Adab. Bei uns in Marokko, die Fitra von Adab, ein Imam, den küsst man die Hand. Jetzt kommt, a'udhu billah, shirk bid'ah. Jahil. Jahil, wallahi jahil. Dieser Bruder, der hat da immer diesen Tafsir-Unterricht besucht. Und Khalas, er sieht, dieser Mann ist ein Sheikh, der unterrichtet, der ihm Kalam Allah beibringt. Der unterrichtet dich. Jedes Mal nach dem Gebet, der ist Salam alaikum, küsst die Hand. Und der Sheikh, der zieht seine Hand weg, der lässt nicht, der macht nicht nur so hier. Der zieht seine Hand weg. Der will das nicht. Was gehen die zu denen? Sagen die, hey, warum küsst du deine Hand? Bist du doof? Warum küsst du deine Hand? Man muss ein Schlüssel sein für Khair, nicht für Schar. Statt dir ein Beispiel zu nehmen, wie dieser Bruder Benehmen hat und Akhlaq hat zu den Ahl al-Ilm, statt dass du dir eine Scheibe davon abschneidest und dann du gehst, was küsst du seine Hand? MashaAllah. Neid, subhanallah, ich verstehe das nicht, wallah, ich verstehe das nicht. Und deswegen sage ich diese Leute, taqullah. Macht, man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Der soll Gutes sagen oder lassen. Und diese Fitna von Internet ist wirklich eine große Fitna, wallahi. Man sitzt da hinten und jeder denkt, der ist Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sagt bla bla bla, da da da. Sheikh al-Islam sagt, Al-Uthaymin alayhi sagt, ich sage. Und das ist der Burner. Das ist der Burner. Und ich denke, und ich sage, wa ana aqul, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Fatahil, die großen Gelehrten, immer keiner von denen sagt, die haben nicht gesagt, aqulu. Die sagen nicht, aqulu. Und subhanallah, Allahu al-Musta'an. Und ich finde das eigentlich, yani für mich, und ich habe so manches zum Beispiel gelesen, der bringt eine Aussage von Sheikh al-Uthaymin, postet er rein. Erstens Übersetzung, Allahu a'lam, ob die richtig ist oder falsch ist, Nummer eins. Und dann setzt er sich so ein, falsch eingesetzt. Sheikh redet über was ganz anderes und er setzt die über, zum Beispiel er redet über A, aber er setzt sie ein in B. Wer, das ist Tahrif. Wer sagt dir, dass der Sheikh mit dieser Aussage genau diesen Punkt meint? Wer sagt dir das? Deswegen, taqillah subhanahu wa ta'ala. Taqillah und, yani, zieh dir keine... Ja, nee, zieh die Schuhe an, die dir passen. Das ist das Problem. Der hat eine Größe 36 und zieht 45 an. Das ist unser Problem. Deswegen, die Brüder, ja, nee, ich weiß, manchmal, wir reden über Rima und Namima, aber heute gibt es moderne Rima und Namima, über Schreiben, über Tippen. Und das muss man, und die ist noch schlimmer, weil man ist anonym. Er sitzt, ja, Achi, was denkst du über den und den? Ja, Achi, ich hab gehört. Hey, subhanallah, einer sagt zu mir, ein Bruder, sagt zu mir, ja, auch übers Internet. Einer sagt, schreibt zu denen, ja, wir haben über euch gehört, oder nein, nicht wir haben gehört, ihr redet über die Gelehrten schlecht und ihr macht Takfir über die Gelehrten und ihr denkt, macht so, als ob ihr Gelehrten seid. Sagt er zu einem Bruder, ein der hier auch mit uns. A'udhu billah. Sagt der Bruder, ja, wer ist denn ihr? Sagt er, ja, du und der und der. Sagt er, ja, du redest mit einem von diesen Namen, die du erwähnt hast. Warum fürchtest du nicht Allah, subhanahu wa ta'ala? Wir sind diejenigen, die die Gelehrten verteidigen. Wir gehorchen die Gelehrten. Wir erklären keine Muslime für Kuffar. Und dann sagt er noch, ja, ihr heiratet und lässt euch scheiden. So ein Kذاب, yani, so ein Kذاب. Yani, der Bruder, dem er das gesagt hat, der ist mit einer Frau verheiratet, seit Jahren, hat noch nie eine andere Frau geheiratet. Ja, du. Ja, warum lügen? Warum? Warum lügen? Warum lügen? Yani? Und dann redest du so, du redest, yani, subhanallah, und Allah macht das so, dass er mit der Person redet, über die er lästert. Kذاب, a'udhu billah, al-kadhib. Lügen ist nicht gefährlich. Lügen ist nicht gefährlich. Ja, die Wahrheit sagen, es ist gefährlich, Lügen ist nicht gefährlich. Zwei Sachen noch. Die Benennung der Brüder oder vor allem Prediger, wenn man über sie lästert, mit ihren Kufurnamen. Herr Kusper zum Beispiel oder der Clown. Und das ist auch, das ist ein Punkt, da muss man aufpassen. Zum Beispiel Brüder so mit Titel zu betiteln. Das ist Fisk. Das ist Fisk, ein Bruder mit Namen, mit einem Namen zu rufen, den er nicht mag. Oder vor allem auch ins Lächeln, das ist Fisk. Das ist eine Sünde. Zum Beispiel du sagst, weiß ich nicht, der Bruder, du sagst Clown. Der Bruder mag das nicht. Das ist eine Sünde. Oder zum Beispiel einen Jahiliya-Namen von einem Bruder zu nennen. Und du weißt, der Bruder mag das nicht. Das ist Fisk. Muss man aufpassen. Aber die Leute, das Problem, Ya-Harifu, im Arabisch sagt man, Ya-Harifu bima la ya-Harif. Der lässt einfach seine Zunge labern, der weiß gar nicht, Miskin. Aber wenn er wüsste, dass er... Wenn dass jemand da ist, der den erledigt, dann wird man sich Gedanken machen, was man daraus lässt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Aber solche Leute, ich sage meine Nasiha auch, ich persönlich, wallahi, nehme diese Leute.